Den Sandmann kennen viele Menschen aus dem Abendprogramm beim Kinderkanal. Nach seiner Gute-Nacht-Geschichte ging es für die meisten Kinder ins Bett. Aber es gibt noch eine andere Geschichte des Sandmanns, die nichts mit dem vom Kika zu tun hat. Und zwar die vom Schriftsteller E.T.A. Hoffmann. Seine Geschichte des Sandmanns ist ein düsteres Kunstmärchen. Und das wird jetzt vom Studierendentheater des Studentenwerks SH hier an der Uni Kiel aufgeführt. Die Theatergruppe Molly Hatchet bringt das Stück Der Sandmann ab Freitag auf die Bühne. Mit dem Regisseur Sandro Böhm habe ich im Vorfeld gesprochen und er verrät uns, von was der Sandmann handelt. In dem Stück geht es in aller Kürze um den Protagonisten Nathanael, der in seiner Kindheit verschiedene Traumata erlitten hat, die er mit der bösen Variante des Sandmann-Märchens in Verbindung gebracht hat. Und diese Traumata mit einem Freund seines Vaters namens Coppelius verknüpft hat. Und dann als junger Erwachsener diesem Coppelius wieder begegnet und dadurch eben diese Traumata wieder hochkommen und ein verschiedene Ereignisse dazu führen, dass er in so einen Strudel aus Wahnsinn herabgerissen wird. Denn der Sandmann ist ein böser Mann, der zu den Kindern kommt, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen. Er wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, sodass die blutig zum Kopf hinausspringen. Unter diesem Trauma leidet Nathanael. Oh, Olympia, deine Augen voll dem Mondestrahlen, die aufgehen, sobald ich hineinschaue. Wunderschön. Herr Nathanael! Und Sandro inszeniert diese historische Geschichte mit einem beeindruckenden Bühnenbild. Das kommt daher, dass er schon seit 11 Jahren bei der Technik und beim Bühnenbild des Studentenwerks mitarbeitet. Und jetzt kommt es zu seinem Regiedebüt. Also es ist eigentlich unser normaler Ablauf hier beim Studentenwerk. Wer Lust hat, ein Stück zu inszenieren, meldet sich bei uns im Kulturbüro und sagt, ich will ein Stück machen. Und dann wird geguckt, wann halt eine Spielzeit frei ist. Da haben wir meistens so 3 bis 4 pro Semester. Dann muss man sich halt selber so seine ganzen Leute zusammensuchen, Schauspielerinnen, Technik, Maske, alles, was man so braucht, hat man dann in der eigenen Hand. Und dann fangen die wochenlangen Proben an, mit einer sehr heterogenen Gruppe, deren Hobby das Theaterspielen ist. Ich würde sagen, wir sind alle fachfremd, also dadurch, dass es in Kiel ja auch keinen Theaterstudiengang, irgendwas in die Richtung überhaupt gibt, ist es natürlich alles Leute, die einfach Lust haben. Es sind überwiegend Studenten, Studentinnen, ist ja auch studentisches Theater hier, heißt nicht, dass andere nicht auch mitmachen können, aber es ist eben hauptsächlich für Studierende und auch aus allen Fachrichtung, würde ich sagen. Also natürlich irgendwie viele Germanisten, Lehramtsstudierende. Beim Proben ist alles glatt gelaufen, aber mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten ist eine Herausforderung, sagt Sandro. Vom Organisatorischen her heißt es eigentlich immer, je weniger Leute, desto besser. Ich habe jetzt 9 auf der Bühne. Plus ungefähr nochmal die gleiche Anzahl so hinter der Bühne, die natürlich zeitlich alle unter einen Hut zu kriegen für Proben und so weiter und so fort, ist eine große Herausforderung. Deswegen, wenn man ein Stück macht, lieber Personen, weniger Leute, ist einfacher. Gibt auch durchaus Stücke mit 20 Leuten auf der Bühne. Also das ist schon möglich, wenn man möchte. Und Sandro hat es mit 10 SchauspielerInnen möglich gemacht, ein Stück zu inszenieren. Der Sandmann feiert am Freitag seine Premiere im großen Saal in der Mensa 1. Für alle Aufführungen außer der Premiere gibt's noch Karten zu kaufen. Und wem der Sandmann von E.T.A. Hoffmann am Ende doch zu schaurig oder zu düster war, der kann danach ja noch die Wiederholung vom Sandmännchen im Kinderkanal anschauen. Der Ball ist eröffnet. Musik!